Gigi! Hey, es ist November. November? Wir sind immer noch jung, wild und sexy, oder? Natürlich. Früher haben wir immer gesagt, wer wir sind. Hey, ich bin der Marco. Schon? Ja. Wir haben das früher noch gemacht. Ja, ja. Wir müssen es auch wieder machen. Ja. So lange weg bist du? Ich bin der Chris. Ah, immer noch. Cool. Nein, es ist Herbst und November und da habe ich gerade noch einen Filmtipp. Hast du November schon gesehen? Nein, gesehen. Ja, das ist super. Super, muss man also schauen. Also den müsst ihr jetzt schauen, jetzt nachdem wir alle Halloween-Filme nochmal durchgeschaut haben. Sehr schön. Hast du auch nochmal? Ich habe Trick or Treat habe ich geschaut. Und, hast du geschaut? Und alles Gefürchungszeug. Aber Gefürchung ist es heute auch ein bisschen, nämlich bei Paranormal Activity 2. Weiter gesehen haben wir L'Illusionist, dann der Bruce Willis und die alte Garde in Red und das Sequel Wall Street 2 Money Never Sleeps. Ich schlafe am liebsten schon. Ist gesünder. Nicht so viel, aber. Ja, du. Ein bisschen mehr als Geld. Ja. Wahrscheinlich. Money is a bitch, you know. Was hast du gesehen? Ja, viel. Viel. Repo Man hast du gesehen? Das ist neu rausgekommen, gell? Erst gerade. Das Musical hast du gesehen, oder? Repo. The Genetic Opera. Ja, über das haben wir diskutiert. Ja, da finde ich das über unseren Freund Bausmann. He? Genau, ja. Der hast du nicht so lustig gefunden. Ah, okay. Ja, aber der Repo Man ist der neue, das ist weniger okay. Das ist total auf Ernst gemacht. Jude Law und der Forest Whitaker gehen den Leuten, die Organe gemietet haben, weil sie ein gewisses Organ brauchen. Wenn auch die Kunden nicht mehr zahlen können, dann wird halt das Organ abgeholt. Oder? Das ist die gleiche Story. Es ist wirklich die gleiche Story. Also, mehr muss man da nicht sagen. Einfach, dass jetzt wirklich ernst gemacht wird und Jude Law der Masterkämpfer, der die meisten Jobs erledigt, die meisten Leute die Organe ausschneiden, braucht dann plötzlich selber auch mal ein Organ und dann fängt er an, das Riesensystem zu bekämpfen. Unter der Führung vom Leif Schreiber ist da die Unternehmung. Den habe ich auch gerne. Der ist cool in seiner Rolle mal. Jetzt der Film selber, der ist mir ein bisschen zu lahm vorgekommen. Also, das ist noch grusig. Ja, grusig. Also wenn man Repo, die Genetic Opera gesehen hat, kann einem der auch nicht mehr schocken. Also schon ein paar Szenen, wo man meint, so, okay, das schaue ich lieber noch zweimal. Ja, aber sonst ist es einfach ein bisschen lahm gewesen. Schluss ist aber herrlich böse und für das könnte man eigentlich schauen. Man kann seine Zeit sicher schlechter vertreiben als mit diesem Film. Und darum gibst du? Gebe ich 3 Sterne. Das ja, aber ich habe gesagt, es ist ein Glam zwischendurch, aber zwischendurch hat er auch wieder eine gute, starke Szene und eben der Schluss ist schön gemein. Gemein. Gemein. Suchst du eine Überleitung zu machen? Ja, aber es geht nicht. Oh, hast du vielleicht eine gemeine Bewertung gemacht in einem Film? Nein, verdient hat das. Verdient das wäre. Confessions of a Shopaholic. Ja, das ist doch so eine. Ich habe Oscars nominiert gesehen. Ja, das ist basiert auf so Bestseller von irgend so einer. Irgend so einer. Ja, und geht hier um eine Frau, gespielt von der Isla Fischer. Ja, die ist herzig. Wo ganz viele Kreditkarten hat, 8 Stück, und nur immer shoppt und so. Und dann einmal hat sie plötzlich Schulden und dann muss sie halt schauen, wie sie die kann zahlen kann. Und dann hat sie noch eine Liebesgeschichte und ach je. Schöne Schuhe und. Und Frauenfilme. Und Kleider, wo man sich drum kann prügeln kann und. Ja. Yeah. Mhm. Wieso interessiert dich das? Also, wieso bist du auf den Film gekommen? Jerry Bruckheimer hat das produziert, nein. Das Ganze. Er hat also gedacht, er macht da auch mal ein bisschen etwas anderes. Mhm. Und Cast hat auch noch einen relativ lustigen. Der John Goodman ist dabei. Ja. Als Vater. Von ist er nicht im Coyote Ugly? Genau. Schon herzlich mit dem Bruckheimer. Und Mutter, das ist Joan Cusack. Die ist auch nicht schlecht. Also die Eltern von ihr sind also da das Highlight. Der John Lithgow und Kristen Scott Thomas, die sich da auch noch ein bisschen rumtrubeln. Aber am schlimmsten ist einfach in diesem Film die Musik. So. Der Film geht 104 Minuten und ich würde sagen, 104 Minuten hat die Musik hinten dran. Entweder irgendwelche R&B-Gejaule oder der Komödie-Score, der einem so auf die Nerven geht, so ein bisschen jazzig und so ein bisschen, und es ist immer, es ist ein Bruckheimer-Film, es ist schnell geschnitten, Dialoge und so, aber die gehen einem, und die Frau geht einem so auf die Nerven, und die ist so eine Bäri und einfach dumm, und ich weiß nicht, wem der Film soll gefallen, also das, ich glaube, das... Würde nicht mehr Frauen toll finden. Ich glaube, nein, also... Nicht, hä? Nein. Nicht schauen. Nicht schauen. Kann man sich sparen. Du hast unbedingt Helle, gell? Ja, ums Verrecken. Nein, Confessions of a Shopaholic ist nichts. Also da tue ich lieber irgendwie auf einer Linie laufen für 2 Stunden. Walk the Line, das Biopic von Johnny Cash, Klischee von James Mangold. Ja, genau. Das letzte Night and Day, gell? Mhm. Ja. Und vorher der coolste Western von der Neuzeit. Mm, wenn man Unforgiven noch nicht gesehen hat. Richtig, ja. Die Tante Yuma und Identity hat er auch noch gemacht. Oh, das habe ich gar nicht gegeben. Den finde ich cool. Nein, das habe ich nicht gegeben. Wolf 5 Sterne. Super. 2. Ach, komm, tu nicht so. Jedenfalls Walk the Line, eben Biografie von Johnny Cash und seine ganze Liebelei mit June Carter, gespielt eben von Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon, der für die Rolle auch einen Oscar bekommen hat. Und das ist jetzt einfach super Schauspiel, Kino, tolles Biopic und für mich einfach die 6 Sterne wert. Weil die Musik ist super, die Story ist super. Der Schauspieler eh super. Also ich kann da wenig aussetzen bei diesem Film. Irgendwo zwischen 4 und 5 würde ich da mal ansiedeln, aber 6 sicher nicht. Das ist ein bisschen lang. Jetzt kommst du mit dem lang, hä? Du musst gerechnet. Weißt, früher bin ich immer reich gewesen, ja, so, oh, 90 Minuten. Nein, also, nein. Also, aber bei dem ist es jetzt also wirklich ein bisschen... Nein, finde ich jetzt nicht. Doch. Nein. Doch. Mal, 6 Sterne kommt er immer. Auch lang ist gesehen, Cop Out. Auch wenn er kurz ist. Ja, was habe ich mich gefreut nach dem Trailer? Knock, knock. Jim, don't do it. Don't do it. If you value our partnership, don't do it. We've been putting it in together for 9 years. Don't do it, Jim. Do it. Jim, don't do it, Jim. Do it. Who's there? Why'd you do it, Jim? Why? Tracy Morgan und Bruce Willis am Umblödeln. Ja, und dann die Nacho-Szene, die dann gar nicht kommt im Film. Und die zwei sind Polizisten und die Story ist eigentlich ein völliges Eich. Sie jagen irgendeine Baseball-Sammelkarte nach. Und dann kommt dann noch irgendwie der Sean William Scott ins Auto rein. Und Regie führt Kevin Smith. Das erste Mal, wo er noch nicht das Drehbuch geschrieben hat. Mhm, richtig, ja. Und das Drehbuch war auf der Watchlist von den heissesten Drehbüchern damals. Und das war einfach nichts. Der Tracy Morgan ist auch noch lustig, wenn er so improvisiert. Bruce Willis hat nichts zu tun. Und der Sean William Scott ist nervig. Und also die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, doch, das wird ein lustiges Buddy-Movie. Wo er dann mit einfach dem Verhör und nachher... Genau, wo er alle Szenen anspielt. Yeah. Und, yeah. Habe ich gedacht, das wird mit der Homage. Und dann... Call Homage. Und dann je alles mehr, muss man einfach sagen, was... Ja. Soll es eine Parodie sein von diesen Filmen? Oder selber so ein Film sein? Und als beides funktioniert es nicht. Beides sein, ja. Und... Einfach lahm und für... Und die Action ist vor allem... Der geile Action, das müsst ihr eigentlich haben. Das hat es nicht. Ja. Ich habe es dann nicht so schlimm gefunden. Also du bist zwei Stellen. Ich habe es nicht so lustig gefunden, weil es hat ein paar Szenen gegeben. Nicht so lustig hast du ihn gefunden? Nicht so schlimm, wie du ihn jetzt findest. Ich finde, er hat ein paar ganz coole Szenen dabei. Der Sean William Scott, wenn in meinem... Ja. See what he's doing, eben, er ist herrlich, der Sean William Scott, wenn er die anderen beiden zu Weissglut treibt und dann, ja, er hat dann recht schnell, recht plötzlich einen Abgang dann, so viel darf man glaube ich verraten. Dann hat es aber ganz witzige Szenen gegeben mit dem Autodieb, dem kleinen Zwerg. Ich weiss, das hast du wahrscheinlich nicht lustig gefunden dort. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Ich sicher so lustig Nein, gefunden das sitze ich einfach dort und... Nein, das habe ich lustig gefunden. Vor allem die Wortgefechte. Und die Story ist natürlich nichts. Also rein gar nichts. Aber es hat mich unterhalten und ich gebe auch wieder 3 Sterne. weil eben Action fehlt und zwischendrin ja, meint man so ein bisschen so, ja, Potenzial irgendwie vorhanden, aber und die anderen sind raus. Auch doof. Da die Gangster. Der Pollock und der, nein, und der Brody. Ja, ja, die sind doof, ja. Ja. Die müssen einfach herhalten für ein paar dumme Lacher. Ja, aber eben, dumme Lacher. Sau dumm. Ist etwas Intelligenz auch noch auf unserer Liste eigentlich? Der Bing John Malkovich? Ja. Ja. Endlich mal geschaut. Das ist schon ewig auf der To-Do-Liste. Ich meine, das ist Pflicht, das ist ein Sechssterner, das ist Spike Jones. Und das ist. Ja, ich bin jetzt. Was will ich mir dazu sagen? Nein, ich bin jetzt aber nicht so. Und John Malkovich ist es auch noch. Also. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht vor dem Fernseher geguckt und dachte, wow, geil, die ganze Zeit oder so. Faszinierend gewesen. Aber er ist gut, ohne Frage. Aber für mich ist es einfach nicht das Meisterwerk, das ich mir erhofft habe. Wahrscheinlich habe ich mir einfach die Erwartungen zu hoch gesetzt. Soll passieren. Mein Problem war, dass der Film überhaupt keinen Sympathieträger hat. Gar niemand. Wirklich gar niemand. Nicht mal der John Malkovich, weil ich das Opfer ist, der John Cusack ist ein Arsch, Catherine Keener ist ein Arsch, ist eine selbstsüchtige Bitch. Du kommst wieder mit dem Greenberg-Problem, gell? Ja, ja. Das dann, ja. Ja, aber weißt du, 5 Sterne gibt es trotzdem, eben den geilen Stern gibt es einfach für Personen, die sind eigentlich so scheißegal, was die jetzt machen. Es hangelt von absurden Szenen zu absurden Szenen. Aber das ist lustig. Ich meine, das sein Chef ist doch herrlich. Aha, am John Cusack sein. Ja, und, ja. Und die Sekretärin, die immer alles falsch versteht und auf dem 7,5. Stock oder wo. Und, nein. Ja, eben, hat tolle Einfälle und so, wirklich. Und, einfach ein Meisterwerk. Du, eben, sicher ein Meisterwerk von seiner Art. Film, mir hat jetzt einfach noch etwas gefehlt. Die Erwartung war schlicht eigentlich zu hoch gewesen. Aber mit diesen 5 Sternchen kann ich gut leben und der Film wahrscheinlich auch. Dann musst du halt, wahrscheinlich weniger. Nein, du musst halt die Invasion schauen. Nein. Und etwas richtig spannend, aufregendes und actionreiches Watch. A piece came out of the sky. Pieces all over the pasture and in the yard. Why is it important for people not to touch it? It's contaminated. Could be contaminated. Das ist das Remake von Invasion of the Body Snatchers. Zuerst mal schwarz-weiß gegeben, dann nochmal mit dem Donald Sutherland. Der ältere. Und jetzt mit dem Daniel Craig und dem Nicole Kidman, wo Leute plötzlich anfangen, ein bisschen komisch zu sein. Crazy-mäßig. Ja, und sie ist Psychiaterin. Und ja, und dann mit der Zeit wird klar, dass da eine Invasion passiert, dass sich immer mehr Leute so komisch werden und sich vor allem befreien wollen. Und ja, es ist. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das hat dir gefallen. Der hat mir sehr gut gefallen. Der ist nämlich vom Oliver Hirschspiegel, der den Untergang gemacht hat. Und das Experiment. Und der ist. Hat viel Probleme gehabt beim Drehen. Man sagt, Wachowski Brothers haben noch diverse Szenen nachgedreht. Und der Film ist unter die Räder gekommen, kann man so sagen. Mhm, richtig. Finanzieller Flop, Kritikerflop. Mir hat jetzt der gefallen. Die hat dir jetzt gefallen. Mir hat er nicht gefallen. Also der ist einfach visuell hat er mich sehr an International und Tom Tickle erinnert. Und viel so, eben so moderne Architektur drin, zum Spannung erzeugen und mit dem Licht wunderschön. Und ich habe einfach optisch sehr schön gefunden. Dann Nicole Kidman war auch super gewesen. Einfach ein bisschen zu fest geliftet, aber super. Und die Story ist halt klassisch, aber ich habe dann auch, ja. Nein, ein spannender Science-Fiction-Thriller. Doch. Ich hatte wieder mal ein bisschen mit einem nervenden Kind, aber sonst. Eine gute Unterhaltung. Ich war einfach überrascht gewesen, weil ich habe etwas Schlechtes erwartet und 4-Sterne-Film ist dabei rausgekommen. Ich bin mit gar keiner Erwartung an den Film angegangen und ich habe ihn überhaupt nicht spannend gefunden. Nicole Kidman kann ich schon länger nicht mehr ernst nehmen, die nervt mich nur noch. Das ist irgendwie, Kidman, das ist für mich eigentlich irgendwie die Zicke, die Parade Zicke. Und das geht für mich gar nicht. Australia war ja furchtbar gewesen. Also das habe ich ihre, die Rolle, die sie hatte, hat in keiner Sekunde abgenommen. Da jetzt genau das Gleiche als Psychiaterin geht gar nicht. Und der Film spannend, überhaupt nicht. Doch, der ist spannend und stylisch, vor allem stylisch. Ja, ist vielleicht schön gefilmt, aber dann kannst du ja, mit schönen Bildern kannst du keine Spannung erzeugen. Doch. Atmosphäre. Oh, die hat mir gefehlt. Die ist mir völlig abgegangen. Es ist kein Horrorfilm klassischer Sinne, man verschreckt eigentlich nie. Er geht so eher in die Richtung vom Happening, ja, wo, genau. wo wir ein bisschen einsame Krieger sind, wo wir beide eigentlich recht toll finden. Aber ich würde sagen, ich ziehe den Happening jetzt dem Invasion davor. Ja. Also ich finde Invasion nicht gut, aber das gibt es ja einmal in dem Studio, dass wir einmal nicht gleicher Meinung sind. Yeah. Und so be it. Und machen wir im nächsten Film weiter. Yeah. Du bist dran. Ich bin dran. Gut. Was haben wir noch? Du hast 48 Stunden Zeit, um über den nächsten Film zu diskutieren. So viel brauche ich nicht. 48 Hours. Walter Hill. Walter Hill, ja. Gilt als Begründer vom Buddy Movie. Eddie Murphy und Nick Nolte müssen zusammen einen Fall lösen. Nick Nolte spielt einen Polizist, der für seine harte Gangart bekannt ist. Muss er irgendwelche Gangster fassen und die einzige Chance, wie er die fassen kann, ist, indem er den Knastologe Eddie Murphy aus dem Gefängnis rausholt. Eddie Murphy muss noch eine Strafe absitzen, aber er kommt dann immerhin für 48 Stunden kommt er über. Das heisst, für 48 Stunden darf Eddie Murphy rausnehmen, muss er nach diesen 48 Stunden wieder zurück tun. Das heisst, sie müssen den ganzen Fall in 48 Stunden gelöst haben. Darum auch der Titel 48 Stunden. Eben, er gilt als Begründer von dieser Art Buddy-Movie. Und ja, wenn etwas begründet, heisst das nicht irgendwie, dass es das grosse Ding war, sondern er hat einfach mal damit angefangen. Es ist kein Lethal Weapon, das überhaupt nicht. Wer tut denn Nick Nolte in der Hauptrolle? Also, sorry. Nein! Was macht er eigentlich? Der fusioniert langsam mit Gary Busey. Dann können sie doppelte Locken spielen. Und Eddie Murphy ist. Ist Eddie Murphy, den man kennt, der schnurrt einfach die ganze Zeit, nervt nach einer gewissen Zeit. Aber ist okay und ja, ist ein Klassiker, anscheinend, man sagt. Und für das, ja, gesehen haben sollte man ihn schon, wenn man sich ein bisschen für Filmgeschichte interessiert, weil er ist immerhin ja der Begründer von dem Body-Movie-Genre. Auch sehr sehenswert ist Observe and Report. Und damit kommen wir zum Streitgespräch vom Das ist eine Komödie von Jodie Hill, die mit Foot Fist Way mit dem Danny McBride bekannt worden ist. Und was? Ding ist der Seth Rogen, die Anna Faris. Er spielt einen Mall Cop, also ähnlich wie der Paul Blart. Ja. Wo wir so toll gefunden haben. Den haben wir toll gefunden. Und ich. Der hat einen Lacher gehabt. Nein, in 90 Minuten. Ja. Und der Observe and Report ist er auch mal gehabt. Dann kommt ein Exhibitionist in die Maline und tut sich vor ein paar Frauen entblößen. Der Grüsel. Ja. Und er macht sich dann zum Auftrag, den zur Strecke zu bringen. Dann kommt aber der Ray Liotta und das ist ein richtiger Polizist. Und der will dann auch den Fall selber lösen und dann gibt es doch ein bisschen Rivalität und schlussendlich will dann der Seth Rogen auch noch eine Polizeischule und so weiter. Ja. Genau, ja. Is there really a pervert here? Yes, ma'am, there is. That's scary. Not for me so much, you know. It's actually kind of my job to put myself in harm's way to protect weaker people such as yourself who are, you know, crippled in the leg and whatnot. Oh, my cast is coming off in like a month. I do it so other people can sleep well at night. Meanwhile, I'm up all night fighting demons. Just screaming bloody murder, waking up with nosebleeds, night terrors, finding myself a mile from home with bloody feet and a gun in my hand. I have no idea how I got there, but pound for pound, I would say there's not one human being in this whole mall that deserves this coffee as much as myself. Awesome. Eröffnen wir das Streitgespräch. 5 Sterne. 1 Stern. Das ist jetzt also wirklich eine super, super böse, satirische Komödie, die einfach was einfach toll ist. Super satirisch. Hallo, ja. Haben wir das Gleiche gesehen? Ja, wir haben das Gleiche gesehen. Ich meine, das ist das grösste Problem, wo seine Figur hat, ist, dass er keine Waffe einsetzen darf und er dreht ihn völlig durch. Und ist auch oft mit Taxi Driver verglichen worden, der Film. Und das ist... Ja, das ist gar weit hergeholt, mit Taxi Driver. Das ist eine mega unheimliche Figur. Beängstigend. Um Seth Rogen zu sein. Solche gibt's. Ja, wow. Ja. Und das Ganze wird dann halt noch ein bisschen mit Humor pfeffert. Ja, aber mit was für Humor? Mit super Humor, nein. Mit abstrusem... Nein, überhaupt kein guter Humor. Paul Blart Humor. Nein, überhaupt nicht. Sicher. Nein, überhaupt nicht. Sicher. Schon nur im Dialog, also nein. Dialoge sind so lahm und langweilig. Nein, oder mit seiner Mutter. Und nein, das ist doch nicht lustig. Hallo. Doch. Und das die ganze Liebelei mit Anna Faris sowieso. Die Faris ist eine Katastrophe. Also, Sie spielt eine Katastrophe, aber sorry, so eine Rolle, die nervt einfach von A bis Z. Und wieso... Hä? Nein, da habe ich irgendwie nicht... Aber die Beziehung zu der Kaffeefrau ist doch wunderschön auch. Die ist herzig, ja. Für das gebe ich einen Stern. Jetzt haben wir es, hä? Ja. Dein Stern. Jetzt haben wir den Stern. Und Seth Rogen war noch nie so gut gewesen. Also wirklich, er wandert auf dem Grat zwischen lustig, gefährlich, wahnsinnig und bösartig. Was hast du denn Film alles gesehen? Und auch ein bisschen Nebenrolle, Ray Liotta, super. Die Szene mit Ray Liotta zusammen. Ein toller Soundtrack. Ich komme nicht drauf, wieso ist er dem visuell ist er auch toll. Und das war also wirklich eine Wahnsinnsüberraschung wieder. Gewesen. Das war so ein Zeich, sorry. Das war gar kein Zeich. So etwas nicht Lustiges habe ich noch selten gesehen. Es will gar nicht lustig sein. Ja, aber auch auf der anderen Ebene versagt. Nein, total. Überhaupt nicht. Weil es ist einem einfach Wurst. Was ist einem Wurst? Die Figuren sind einem völlig Wurst. Nein, die Figuren sind einem nicht Wurst. Die sind unterhaltsam. Nein, die sind Wurst. Doch, und furchteinflößend. Ich habe so Angst gehabt vor ihm. Ja? Nein. Was hast du denn im Film gesehen? Viel? Ja, Jeans, zu viel. Sehr viel. Also, hast du nebenan noch irgendwie ein Buch gelesen, das interessant oder so? Nein, gar nicht. Also ich würde sagen, der kommt auf die Biege, gell, von unserem Marion Max und was haben wir noch? Crash, genau. Nein. Doch, den schauen wir nochmal. Muss ich den nochmal schauen? Den musst du schauen mit mir. Nein, ich habe einen Zeich gefunden. Er ist kein Zeich. Nein, er ist wirklich gut. Er ist wirklich gut, du musst ein bisschen... Das ist langweilig. Über deine Nasenspitze gesehen? Nein, aber das ist nicht besser als Paul Blart, sorry. Der ist um 100'000 Mal besser als der Paul Blart. Paul Blart ist ein Nullstern und das ist ein Fünfsterner. Nein. Also, beides einer. Nein. Beides einer. Nein, das kannst du jetzt wirklich überhaupt nicht vergleichen. Ich meine, das eine ist ja für dumme Leute und Kunstschublade und das andere ist einfach nicht lustig. Subtiler Humor und. Ja, subtiler Humor. Ja. Nein, subtiler, so subtil, dass man gar nicht sieht. Ja, du gesehen. Wie gesagt. Nein. Ich gebe dir auch einen Feldstecher das nächste Mal. Das ist gut, nimmst du mit, ja. Damit du mal siehst. Da habe ich Mühe. Ich habe Mühe mit dem Observe and Report. Observe and Report ist ein. Vielschichtiger Film, einer von den besten, den ich das Jahr gesehen habe. Leck dir. Gut, ja. Du bist aber ziemlich einsam mit dieser Meinung, das weißt du, ja? Jo. News. Erzähl mal. Ja, gut. Spider-Man. Der Reboot. Der wird immer schlimmer, der Reboot. Wieso? Nein. Er hat mal gerade schon die Hoffnungen verloren. Neueste Meldung geht Uncle Ben und Aunt May sind gefunden. Also Uncle Ben ist nicht der Reis macht. Es ist der Knorli mit dem legendären Satz. With great power comes great responsibility. Richtig, genau. Dann wird ja im Teil 1 nach einer halben Stunde oder so wird der ermordet. Spoiler! Und, ja komm, das weiß der Spider-Man 1, das hat wirklich jeder gesehen. Jo. Und jedenfalls nehmen sie den Uncle Ben jetzt im Reboot wieder führen. Weil ich meine, irgendwo muss... Wieso nehmen sie den wieder führen? Ja, der Peter Parker muss doch irgendwo wohnen. Was? Der Parker muss irgendwo wohnen. Wo soll er wohnen? WG? Ja. Nein. Aber doch nicht wieder die ganze Story mit dem seinem Tod und der Schuldfrage und so weiter. Und nein. Das muss ja nicht in die Richtung gehen, oder? Er erzählt ja wirklich nur die Studentenjahre vom Spider-Man, oder? Und dann kann er mal. Ich glaube, es werden Sachen zeigen, wo man. Ich glaube, das Ganze spielt vor dem ersten Spider-Man. Ich glaube, ich kann mir das schlussendlich ansehen. Und wird. Bis mir nicht zu wäre verwundert, wenn der Onkel Ben den ganzen Film überleben würde. Jeder, was wir sogar noch gesagt wäre, da werde ich Knurli spielen. Das ist ja eigentlich auch gleich. Der Martin Sheen, der ist übrigens einen Rekord aufgestellt. Der hat den meisten Verhaftungen von alle Hollywood-Stars. Wer der Charlie Sheen? Der Martin. Martin, über 50 Mal ist er verhaftet worden, aber wegen Friedensaktivist war. Also nicht wie der Charlie, der immer wegen Drogenbesitz verwünscht wird. Jedenfalls eben, Martin Sheen wird der Onkel Ben spielen, finde ich gut. Ist mal, mal ein grösserer Name in dem eher unbekannteren Cast, obwohl Lord Garfield und Emma Stone werden ja noch recht etwas. Jetzt Tante May. Sally Field, zweifache Oscar-Gewinnerin. Ich kann nie etwas mit dieser Frau erfahren. Nein, die ist furchtbar. Ich kann die ist furchtbar, Mrs. Doubtfire. Dort hat es angefangen. Nein, ich mag die Frau nicht. In Forrest Gump ist sie auch furchtbar. Ich mag sie einfach nicht. Nein. Einfach das Gesicht, das passt mir irgendwie nicht. Nein. Muss ich nicht haben. Nein. Jetzt bist du aber oberflächlich, du. Ja, du. Nein, ich bin einfach nicht sympathisch. Eben, ja. Bist du oberflächlich. Ja. Naja, was soll es haben. Ja, besser als Betty White, gell. Ja, sag nicht. Ja. Die ist jetzt Man in Black 3 Cast rausgeflogen. Finde ich schön. Schade. Dafür Nicole Scherzinger. Wahrscheinlich nicht für die gleiche Rolle besetzt. Was hat man sonst noch? Der Bond. MGM hat ja gesagt, wir sind pleite, jetzt haben sie aber Geld zusammentrummeln und den Bond im 2012 ins Kino bringen. Genau, spielt ja dann der Bond schon im 50. Jahr in dem Fall. Genau, he? Und nachher wollen sie wieder jährlich. Jährlich oder zweijährlich. Einfach, MGM hat so den Plan, eben, jetzt sind sie bankrott, jetzt wollen sie es langsam wieder aufschaffen. Sie haben Geld gepumpt bekommen, unter anderem von der Credit Suisse. Also, musst du nicht wundern, wenn der nächste Bund dann irgendwie vor einer Werbung kommt, oder, von der Credit Suisse. Und eben, sie wollen es sich einfach wieder aufschaffen, MGM, und das machen sie einfach mit den bekannten Namen. Im Hobbit mischen sie mit, da gibt es sicher viel Geld. Und Bund, das ist ja sicher im Marke, da kommt sicher 600 Millionen pro Film rein. Cleverer Schachzug, also ja, der einzige logische Schachzug, den man eigentlich noch hätte können machen, dass man sich einfach auf die sichere Marke verlässt und sonst einfach nichts mehr produziert. Ja, der Bond ist immer so schwierig. Also, der Bond hat die zwei Filme gebracht und hat es wieder bremst. Das ist immer ein bisschen. Ja. Man weiß jetzt auch nicht wieder, ob der Daniel Craig wieder dabei ist und so. Das finde ich am ein bisschen schade, dass es dort nicht. Eben, der müsste eigentlich regelmässig der Bond wieder kommen. Oder? Die Frage ist, ob der nicht irgendwie dem verleidet, weißt du, so, oh, wieder ein Bund, weißt du. Ich meine, wo Casino Royale rausgekommen ist, das sind 5 Jahre dazwischen gewesen, yeah. Alle so, ein neuer Bund kommt, ist ja cool, oder? Ich meine, wenn es alle 2 Jahre kommt, kannst genau nachdem einen siehst, kaum läuft der Abspann, so! Ja, aber das war bei den Brosnan Bonds so gesehen, da bin ich jeden Winter ins Kino gehen und einen neuen Bund schauen, oder? Ja, aber dann ist es ja nicht mehr speziell, dann ist es einfach so, ja, Bund, oder? Ja, und die sind das ist wie nach dem Bund, das ist wie bei so Halloween so ankommt. Ja. Der ist irgendwie super gestartet, he? Damiland. So 3D? Nein. Schlecht. Oh, schlecht. Bisschen besser als der letzte, aber sonst einer der schlechtesten von der ganzen Serie und die Hälfte von Paranormal Activity. Also es ist fertig mit so. Es ist fertig mit so, aber er ist gut gestartet. Platz 1. Nein, ist nicht gut gestartet. Bond 2012 gemacht werden. Ich freue mich. Credit Suisse präsentiert. Ist der eigentlich immer noch der andere im Gespräch da? Der Sam Mendes. Yeah. Man weiß es nicht. Man weiß aber, ob der Creed dabei ist, weil der Creed ist ja in der Millennium-Trilogie jetzt auch noch involviert, wenn er das Remake macht und der Regie von David Fincher. Aber der Christian Bale ist in Batman. Der ist in Batman, ja. Yeah. Der ist sicher wie der Michael Caine, der Morgan Freeman, der Gary Oldman und der Tom Hardy. Genau. Yeah. Und wir müssen jetzt nicht Batman 3 sagen. Nein, fertig. Fertig, lustig. Ja. Wir können sagen, The Dark Knight Rises. Da-da. Das ist der Titel vom dritten Batman und blöder hätten sie es nicht mehr können machen. Wieso? Du hast Batman Begins, The Dark Knight Rises. Was sind das für 3 Titel? Ja, was hättest du jetzt noch am liebsten? Nochmal etwas anderes. Weder Batman, genau. The Knight. Nein, ich kann aber nicht... Aber doch sicher nicht mit dem Rises, dann hast du wieder Nachgeschmack von den scheiß Transformers irgendwie. Nein. Nein. Ich finde einen guten Rise Titel. Rise of the Fallen, nein. Ich finde es einen guten Titel, weil The Dark Knight, der Batman jetzt, ist ja gefallen nach dem 2, oder? Er ist gefallen, er ist jetzt am Boden und er muss flüchten von den eigenen Leuten und jetzt reist er dann wieder. Ja, das schon. Geht er, hat den Koffer gepackt? Mhm. Ja, er reisen, ja. Nein, also so schwach. Nein, finde ich jetzt gar nicht. Das ist richtig hässig, wenn wir Titel, ich hoffe, das andere sind noch. Mission Impossible ist auch super, der Ghost Protocol. Viel sagen, hä? Ja. Hättest du lieber das 4 gehabt? Ja. Mission Impossible, Mission Impossible 2, Mission Impossible 3, Mission Impossible, The Ghost Protocol. Ja, sie haben ist das ein Neustart? Ja, ja, sie haben es einfach müssen, sie haben wahrscheinlich den Titel erfunden, weil es ist ja das Filmfestival in Dubai oder so irgendwie und sie haben unbedingt einen Auftritt wollen, oder? Damit wir alle wissen, so, oh, Mission Impossible, dass dann auch der Herr Müller weiss. Sie hätten ja eine neue coole Abkürzung herausfinden können, so M4I oder irgendwie. MFI4F. MFG. Ja. Das kleine Detail ist noch rausgekommen. Es wird auch Szenen gedreht auf dem grössten Gebäude der Welt, Dubai dort. Ich freue mich. Wird sicher eine coole Action-Szene. Ich hoffe es jedenfalls. Weil bei Teil 3 geht es viel. Wunder. Ich habe nicht wieder gedacht, als ich in Red gesessen bin. Es gibt einfach zu wenig Action-Filme. die Krähe ist wieder los. Genau, ja. The Crow. Kultfilm. Nicht auch zuletzt wegen dem Tod von Brandon Lee. Aber auch sonst cool. Und so vor allem gerade so. Ist halt in einer Zeit vom Batman gesehen, vom Burton Batman, sieht ein bisschen so aus. Und doch, mir gefällt der. Er ist cool. Aber da, alle Fortsetzungen sind einfach direkt Altmetall. Da muss ich gar nicht schauen. Ja. Aber jetzt der Reboot, hä? Ja. Jetzt geht das Gerücht um, der Wahlberg will der Crow sein. Ja. Tun sie jetzt das ändern? Ich hoffe es irgendwie. Oder? Also ich meine, es kann ja nicht... Gut, da hat schon einer gespielt, den Rockstar, aber der Mark Wahlberg als Rockgitarrist, das sehe ich überhaupt nicht. Also. Vor allem, man hat ja schon mal etwas ähnlich gespielt in Max Payne und es war ja so lausig gewesen. Jetzt irgendwie, der Wahlberg rein von der Statur her passt mir nicht als The Crow. Ich meine, so er ist ein Kasten, der Wahlberg. Ja, das muss er so eine. Genau, das muss ein. Sprenzel sein. Richtig, ja, eine Bohnenstange muss das sein. Wahlberg als Crow finde ich ein Seich. Ich auch. Und auch ein Seich ist, dass wieder das Kino zugegangen ist. Genau, wieder eins mehr. Ja, in Basel haben sie ja schon das Hollywood zugemacht und jetzt. Ja, jetzt nach dem Plaza in. Ja, wir reden in Zürich. Ein Plaza in Zürich, wo auch noch viel OV-Film gebracht haben. Hat jetzt auch das Nord-Süd, Arthouse Nord-Süd zugetan. Wie gesagt, das Arthouse-Kino. Ja. Kino sterben. Ist das? Finde ich jetzt im Arthouse, wie viel gibt es? 5. Ja. Und jetzt gibt es noch 4. Jo, aber die haben auch schon ein recht gestopftes Programm mit 2 verschiedenen Filmen im gleichen Saal und so, teilweise. Ja. Schade. Tja, du, das Nord-Süd, das ist ein bisschen so ein... Es ist nicht schön gewesen. Es ist nicht Kino, schön gewesen, ja, nein. Nein, es ist... Es ist wieder ein Saal weniger und... Akira! Akira! Akira, über den haben wir geredet, der ist cool, den hast du mir gegeben. Ja, der ist cool, ja. Nein, der ist cool, doch, der Trickfilm. Ich habe ja alle Comics gelesen als Kind. Coole Sache. Es gibt ein Remake. Der Leonardo DiCaprio hat auch mal Interesse gezeigt, gell? Genau, ich glaube als Produzent, wenn nicht sogar als Hauptdarsteller. Also als Tetsuo, sozusagen. Als Tetsuo, ja, genau. Aber es geht ein anderes Gericht um. Dein Lieblingsfreund, dein Lieblingsfilmfreund Hobbit. Ein Bo trifft den anderen. Genau, Zac Efron. Der Zac Efron. Genau. Das Gerücht geht momentan um. Er will, oder er soll den Akira spielen. Nein. Nein. Also ich finde das nicht so schlimm. Also ich habe noch wenig gesehen von ihm, darum habe ich auch relativ wenig gegen ihn. Gang Charlie sind klar geschaut und hast etwas gegen ihn. Okay. Von dem her. Aber ich frage mich auch wieder, wieso sie denn nicht den Japaner können nehmen. Das ist wieder die gleiche Frage wie beim Last Airbender. Du brauchst einfach einen verkaufskräftigen Namen, oder? Ja. Und du halt Zac Efron kannst halt die verkaufen. Also ja, aber Zac Efron Publikum bis jetzt, das würde ja sowieso nicht gehen. Akira schauen. Kommt davon, was die Jungs aus dem Akira machen. Ja. Weil es wird, um das können real verfilmen, braucht es viel Geld. Und wenn es viel Geld braucht, geht es halt auf das PG-13. Aber das geht doch nicht. Da müssen doch so Geschwüre rauswachsen und... Mhm, genau, ja. Es wird dann einfach so vereinfacht, dass schlussendlich dann nur noch 2 Stunden am Umfahren sind auf diesen tollen TÜV und fertig. Also der Status von dem ist noch unknown. Mhm. Und unser Trailer heisst... Unknown. I was in a taxi. I crashed. I don't know how I got here. You have been in a coma for 4 days. We couldn't find any identification with you. What's your name? I'm Dr. Martin Harris. I've been gone for 4 days. My wife is out there in the city. She doesn't know. Excuse me, sir. Do you have an invitation? That's my wife over there. Liz. Do I know you? What's wrong? It's me. Your husband. Martin. You are Dr. Martin Harris? Last time I looked. Is this some kind of a joke? You know this man? No. Please. Get him out of here. Berlin, hä? Berlin. Genau. Das ist jetzt Born. Hm, genau. Aber ich habe das noch gern. Also das? Also ich meine, ich habe noch gern so einfach einen Film, wo Personen irgendein falsches Spiel, also ein vermeintliches falsches Spiel getrieben wird, wo nicht wissen, wer sie sind. Also er wacht da irgendwie aus einem Koma aus, auf, muss man vielleicht noch sagen. Und trifft dann plötzlich jemand anders, der behauptet, er sei der, der er meint, dass er ist. Und niemand kennt ihn mehr. Und ja. Mit der Diana Krüger, der Bruno Ganz. Mhm. Und andere Leute. Und andere Leute. Ja. Wo ein paar Schauspieler sind von Beruf. Ja. Rendiert es noch. Ja. Super Sache. Nein, das sieht toll aus. Das sieht ein bisschen nach, ja, nach The Invasion aus, vom Stil her. Nein, danke. Ja. Ich kann erwarten, den Film, aber wahrscheinlich werden sie enttäuscht, kann ich das Gefühl. Ich glaube, der kommt nicht bis zu uns. Meinst du? Ich glaube ja weniger, weil so ein Film hängt natürlich einfach von der Auflösung schlussendlich ab. Und die wird super sein. Originell, speziell. Hoffen wir es, nicht 0815. Im Kino. Im Kino. Das haben wir gesehen. Ja, der Hase ist so herzig. Okay, können wir gerade schon mal Illusionist. Ja, Illusionist, ja. Das ist der neue Film von Sylvain Chomet. Mhm. Nach Les Triplettes de Belleville. Auch ein 6-Sterner. Hat er jetzt das unverfilmte Skript von Jacques Tati verfilmt. Richtig. Tati, bist du versiert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Siehst du, da können wir schon mal, sehen, wieso da die unterschiedliche Wertung vielleicht ist. Es geht um einen Zauberer, der Tati-Chef heisst. So hat der Tati übrigens mit richtigem Namen geheißen. Und der reist nach Schottland. Ja, dort entsteht eine Freundschaftsgeschichte zu einem jungen Mädchen. Und es hat eigentlich gar keine Handlung, gell? Nein, eigentlich nicht. Wie hättest du das zusammengefasst? Gar nicht. Es ist einfach liebevoll animiert. Voller wieder skurrile Moment. Sind wir wieder beim Being John Malkovich. Auch ein, ja. Und das ist einfach so eine Erleichterung nachdem man. Also, schau dir mal irgendwie, weißt du auch nicht, Despicable Me und nachher der Herr. Und dann seht ihr einfach, was Liebe zum Detail ist und auch Humor. Und es ist einfach wunderschön. Mhm. Schön gezeichnet, geht einem nach. Sehr traurig am Schluss. Und das alles fast ohne Wort. Und auch hier ein Meisterwerk. Hm. Was gilt jetzt zu sehen im Kino? Ja. Aber ich kenne die Filme von Tati nicht. Und ich bin auch nicht wirklich ein Fan vom Triplette Belleville. Ich habe das noch witzig gefunden, weil in beiden Filmen wird kaum gesprochen, oder? Ja. Und sie haben uns, den Triplette Belleville, haben uns in einem Sprachaufenthalt Französisch, hä? Haben sie uns den Film gezeigt. Ich meine, in dem Film gibt es keinen Dialog, weißt du? Ich meine, hallo, wieso zeigen die den uns in der französischen Schule, weißt du? Also, für nichts. Zeichnet top, wirklich schön. Also, wir können jetzt wirklich jedes Bild schnell in einen Printscreen machen und dann an die Wand hängen. Schön. Jetzt, aber ich kann mit dem Zeichnungsstil kann ich jetzt weniger damit anfangen. Alle Personen laufen irgendwie besoffen umeinander. Und es ist nicht meins, sondern ich kenne die alten Tati viel nicht. Aber trotzdem ist es ein schöner Film, ein schöner Schluss, also schön trauriger Schluss. Den ich einfach hat viel zu lieb gesehen, der Protagonist. Das hat mich ein bisschen. Ja. Ich meine, die hat der ja alles. Die hat ihn ausgenutzt. Ja, eigentlich schon. Eigentlich. Aber er hat ihre Illusion verkauft. Ja. Die Illusion vom Prinzessli. Ja. Was ihn auf den Prinz getroffen hat, dann. Ja. Ja. Hat es nicht gebraucht. Hat es nicht gebraucht, ja. Dann ist die Illusion fertig von ihm. Ich werde schon jetzt traurig. Oh. Ist ein herziger Film, ja. Einfach, ich kann mit dem leicht hässlichen Zeichnungsstil eben nicht viel anfangen. Ich kenne die alten Filme von Tati nicht. Ich gebe momentan 4 Sterne. Ich bin aber auch erst 22. Vielleicht ändert sich das noch ein paar Jahre. Was soll jetzt das heissen? Du gibst 6 Sterne und ich bin älter. Auch 6 Sterne hat Paranormal Activity bekommen von mir. 3. Innovation wird belohnt. Spannung, Gänsehaut, bedrückende Atmosphäre nonstop. Der Mika ist ein Double. Der Mika ist ein Double, aber der müssen nicht Double sein. Mhm. Ja. Mika-Bonus. Mika-Double-Bonus, ja. Auf Stern. Genau. Fortsetzung ist der Mika immer noch ein Double. Aber er kommt nicht mehr so viel vor. Ja, das ist schön. Das spielt jetzt nämlich vor den Events in Paranormal Activity und während den Events in Paranormal Activity und nach den Events vorbei. Also es ist ein Prequel-Begleitstück, Sequel. Und es geht hier um die Schwester von der Katie aus dem ersten Film, wo mit ihrer Familie in einem grossen Haus wohnt und dann einmal wegen einem Einbruch, der stattgefunden hat, anscheinend Sicherheitskameras installieren lässt und über die sehen wir dann die Paranormal Activities, die dann natürlich langsam stattfinden und sie haben dann einen kleinen Bub in der Krippe. Du hast ihn nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Wieso nicht? Ich habe Teil 1 schon nicht toll gefunden. Ja. Und Teil 2 ist jetzt also, wenn der Teil... Nein, ist eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung. Ja. Für den Fan von Teil 1. Ja. Enttäuschung. Genau. Ich habe jetzt viel gelesen, dass es besser ist als Teil 1. Aber der Fan von Teil 1 ist enttäuscht. Der Fan von Teil wahrscheinlich 1 Kritiker ist... von Teil 1 finden Teil 2 dann toll. Das könnte sein, weil... Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also der Film ist langsamer als der erste Teil, was ja schon fast nicht möglich ist, oder? und er hat einfach überhaupt, der erste Teil hat wirklich so einen Spannungsaufbau. Es passiert ein bisschen etwas, dann passiert wieder ein bisschen mehr und dann am Schluss geht die Post ab. Yeah. Und da ist es jetzt einfach die ganze erste, man muss fast sagen, 70 Minuten von 90, ist es einfach immer, es passiert nichts. also und was passiert, das haben wir schon gesehen. Und da müssen wir gefürchtet, wenn wir es schon gesehen im ersten Teil. Und es hat einfach ein komisches Tempo, der Film. Er hat, die Figuren sind noch weniger definiert als die im ersten Teil. Die im ersten Teil mögen zwar am ein bisschen unsympathisch gewesen sein, aber immerhin sind sie mir relativ echt übergekommen. Und die sind jetzt wirklich nicht so toll, sondern Klischees, Teenage-Tochter und so Gespässli. Und die ganze Backstory von dem Dämon wird da noch ein bisschen erklärt und die ist einfach lächerlich und geht in sich überhaupt nicht auf. Hat aber, wie der erste Film, schon ein paar tolle Nachtkamera-Szenen, wo gut gemacht sind, effektiv, und ein Finale, wo man dann wieder Freude hat, aber eben nur darum, weil es wieder mehr am Teil 1 anknüpft. Mhm, okay. Ich habe nicht gesehen. Ja. Drehen. 3,5, 3 Sterne. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir auf die Wall Street. Gehen wir auf die Wall Street. Teil 2, das klingt so. Someone reminded me I once said, greed is good. Now it seems it's legal. Because everybody's drinking the same Kool-Aid. Now I've been considered a pretty smart guy. Maybe I was in prison too long. One watch and one mobile phone. But sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Wall Street 2, Money Never Sleeps, zweiter Teil von Oliver Stone, von seinem Film von 1987. Wieder mit dabei, der Michael Douglas und in der Nebenrolle der Charlie Sheen. Es geht um den jungen Broker, gespielt von Shia LaBeouf, wo der ganze Wirtschaftscrash miterlebt und wie es einfach das Ganze drumherum, wie das dann gegangen ist, eben mit Regierungen, müssen jetzt Banken retten, too big to fail, die ganzen Sachen. Und genau in dem Moment, also ein bisschen vorne, kommt der Gordon Gekko aus dem Knast aus und baut sich langsam und sicher wieder ein Imperium auf. Das wär's so. Zugus! Mhm. So gut. Ist es Palindrom? Ich weiß. Wie Abba. Mhm. Und Otto. Mhm. Und Mauer. Mhm. Und fein ist auch. Jetzt der Chris ist natürlich ein bisschen gescheiter als ich. Wenn es um Wirtschaft geht, nehme ich jetzt mal an. Von dem her hat mir Teil 2, ich sage es im Voraus, besser gefallen als der erste Teil, weil es hat weniger von dem gehabt. Der Leid und ich habe besser verstanden. Der Leid ist fachchinesisch am Ass. Also mit all diesen Derivaten, Put und allen anderen wüsten Sachen, die es dort noch gegeben hat. Schwierig verständlich, hast völlig recht, aber schlussendlich emotional berührender Teil 1 als 2. Habe ich jetzt gefunden. Bin ich jetzt überhaupt nicht der Meinung. Überhaupt nicht. Nein, der Shia und Carey Mulligan sind eigentlich das Zentrum von diesem Film. Der Gordon Gekko ist so ein wie ein, schon verglichen worden, wie ein Hannibal Lecter, der im Hintergrund das Zeug manipuliert, aber nicht wirklich im Zentrum des Films steht eigentlich. Mhm. Ich habe jetzt die Geschichte von diesen beiden, von diesem jungen Bärli eigentlich noch schön gefunden. Und auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Zuerst denkst du immer, nein, die übertreibt ja jetzt völlig, das ist doch gar nicht so ein Schlimmer und so. Mhm. Und wenn es dann gegen Ende zugeht, ja. Ja, das ist doch so ein Böse. Ja. Und dann kommt noch eine halbe Stunde, die unnötig ist. Richtig, ja. Der Michael Douglas spielt wieder super. Ist ja traurig, wenn man denkt, dass man ihn wahrscheinlich nicht mehr sieht. Mhm, aber da liegt genau das Problem an dem Ende. Weil er jetzt langsam den Abtritt, der Michael Douglas. Müssen wir spoilern wahrscheinlich, hä? Müssen wir wahrscheinlich. Müssen wir spoilern, hä? Fangen wir an spoilern. Ja. Gut, also. Spoiler. Am Schluss hat der Gordon Gekko seine Liebtochter um 100 Millionen erleichtert durch einen gemeinen Trick. Genau. Vielleicht sind sie extra auf Zürich geflogen mit dem roten Traum. Ja, schön im Moment gewesen. Dann kommt der Shia und will die 100 Millionen zurück. Der Douglas gibt sie nicht. Kommt aber dann trotzdem ein Videobändchen über mit seinem Enkelsohn, im Ultraschallaufnahme. Yeah. Ja, ist herzig, ist oder? Herzig. Ist herzig. Ein Jahr später, nachdem der Douglas seine Firma wieder aufgebracht hat, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden, und mit einem Gewinn sogar, gibt er dann die 100 Millionen ganz lieb und brav. Das ist nichts! Das ist nichts! Ja. Das ist einfach nichts! Ja. Und auch das Bärli trennt sich ja dann. Mhm. Sie ist schwanger übrigens und dann kommt es wieder zusammen. Genau. Dabei hat es einen perfekten Moment gegeben, wo einfach alle am Boden gewesen sind. Die Shia hat seine Liebe verloren. Carrie ist 100 Millionen leichter und schwanger. Geld und hat keinen Vater fürs Kind. Und er ist wieder der Obercool, der genau das Geld macht. Oder? Genau. Dann hören. Ja. Dann hören. Abspann. Dann in diesem Moment. Aber nein. Nein, aber nicht. Hä? Eben nicht. Weil Douglas eben wahrscheinlich seine letzte Rolle, eine von seinen letzten Rollen. Und darum müssen wir ihn ein bisschen nicht erscheinen lassen, damit er in guter Erinnerung bleibt und nicht als Bastard, der alle abzieht. Der Böse in diesem Film ist nämlich der Josh Brolin. Der ist super. Aber er macht das super. Ja. Und er hat so ein Töfferin in der Mitte, das ist lustig, so ein Herbstwäldchen. Doch. Nein, visuell habe ich es cool gefunden und so viel Trickchen und so Verkehrshaus und ja, aber er will dann auch noch, der Stone will seine Öko-Message auch noch in den Film reinpacken. Mit aber er macht es noch clever eigentlich, oder? Indem da der Shia ein Projekt für alternative Energie da drunter stützen. Ja, ja. Und dann erklärt, muss er das noch erklären. Und so, also wäre das Wirtschaftsblabla nicht schon genug kompliziert. Und doch, also mir hat ich weiss, der ist nicht gut angekommen. Nie. Also finanziell nicht besonders, kritikmässig auch nicht besonders. Und mir hat jetzt der wieder gefallen. Ja, mir eben nicht, weil mir ist einfach schlussendlich am Ende zu lang gewesen, immer wieder länger und länger und also länger. Also nein, das Ende hat mir nicht gefallen, das ist klar. Ja, das ist klar. Das ist klar. Das und dann der Eli Wallach macht sich da ein bisschen zum Abschluss. Nein, er ist super. Nein. Doch, er ist super in dem Film. Auch der Frank Mancella. Doch. Der Frank Mancella. Der Eli Wallach, der ist so gut. Nein. Doch. Und dann auch die Anspielung an der guten Band. Und ja, und Klingelton. Jo. Ja. Ist nein, ist doch herrlich. Nein. Mann, passt überhaupt so nicht im Film. Doch, super. Nein. 4 Sterne gibt es. 2 Sterne Abzug fürs Ende. Und wirklich auch, ich muss sagen, der Shia macht sich langsam. Macht sich langsam. Bis er dann also wieder lieber wieder so Sachen machen als seine Transformer. Wird er sowieso kommen. Ich gebe 3 Sterne, weil auch das Ende geht gar nicht. Und der Eli Wallach macht sich zum Aff. Nein, das ist. Nein, aber. Schlussendlich ist er einfach zu lang und ich habe den Leis besser gefunden. Der Leis kommt von mir 4 Sterne, also genau umgekehrt. Das bei und bei mir 3 genau, weil ich ehrlich gesagt nicht so gut wie du Bono verstanden hast. Wir haben einen. Retired, extremely dangerous. Genau. Bruce Willis ist langsam alt, hockt daheim rum, flirtet übers Telefon mit einer Telefonistin und liest Liebesroman im Bett und genau, sind wir da bei The Whole 10 Yards genau. Oder was? Aber plötzlich kommt das ganze Kommando vom Maschinengewehrmännchen und schießt sein Haus kaputt. Und schon haut er ab mit dieser Telefonistin zusammen und merkt, dass auch seine früheren Kollegen, die auch Spion waren bei der CIA, die sind auch in Gefahr. Und dort dabei Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich und Brian Cox. You seem so calm, at ease. I love it here. I love the baking, I love the flower arranging, I like the routine. Well, I do get a bit restless sometimes. Mm-hmm. I take the odd contract on the side. I just can't stop. Yeah. Tell me about it. You can't just flip a switch and become someone else. Yo, Red, das ist jetzt so ein bisschen Expendables für noch ein bisschen Ältere. Genau, ja. Oder? Der Anti-Expendables, kannst du das sagen? Ist das jetzt etwas gesehen? Am Anfang schon. Es basiert auf einem Comicbook von Warren Ellis. Mhm, wo 66 Seiten lang ist. Ja. Und einen düsteren Grundton hat. Ja. Also nichts mit Lachen und Old Man My Ass. Aber jetzt so wird es auf lustig. Jetzt fängt es an irgendwie wie Night and Day und hört auf wie irgendwie... wenn es nicht ein. Ja. Nein, aber ich bin die erste halbe Stunde habe ich Freude gehabt. Ich auch. Also da zuerst mit dem Willis, wie er da aus dem Auto steigt, man hat es im Trailer gesehen, sowas von cool. Mhm. Und dann auch eigentlich bis zu der Action-Sequenz vom Trailer mit dem John Malkovich und dann bin ich in dem Container gelandet dort. Mhm. Hat noch Spass gemacht. Bis dort wieder auch super Spass gemacht. Und dann geht es bergab. Genau. Dann merkt man irgendwie die Story an, dass irgendwie nicht die fähigsten Leute dahinter gewesen sind. Es bremst wirklich ab. Und der Morgan Freeman wird verschenkt. Ja. Macht nichts. Und der Schlimmste, Richard Dreyfuss. Nein. Nein. Das wäre ein ekliges Paket gewesen. Nee. Gar nicht. Und Helen Mirren ja mit dem Maschinengewehr ist dann doch nicht so toll, wie man sich das vorstellt. Also. Hat ich lustig gefunden. Ja. Ja. Irgendwie, weißt du. Carl Urban Boxerei, die ist noch das Highlight. Die ist cool, ja. Carl Urban ist der junge Agent, der denen nachjagt. Ja. Genau. Aber das Comic ist erwähnt, 66 Seiten, und dann haben sie einfach das Ganze noch ein bisschen länger machen. Das länger machen basiert dann einfach so auf unmöglichen auf Verschwörungen und Wendungen. Man hat in dem Film 3 verschiedene Bösewichte einmal. Also mal ist der mal der Bösewicht, dann ist der, dann ist der doch wieder nicht, dann ist ein anderer. Und das lahmt einfach irgendwann und ist einfach nicht mehr rasant und lustig, ist nach einer gewissen Zeit auch wieder nicht mehr. Das war ein richtig gemeiner Film gewesen. Mhm. Ich habe wirklich gemeint, das gefällt mir, und dann... Dann hat der CRS wieder recht gehabt. He? Dann hat der CRS recht gehabt. Also von mir gibt es... Was gibt es von mir? 3 Sterne gibt es von dir und von mir auch. Yeah. Weil super erste Halbzeit. Yeah. Oben MIS. Genau. Und CIA-Einbruch. Cool. Und Auto umdrillen. Genau. Und nachher einfach nichts mehr. Genau. Yeah. Die Luft ist draussen. Der Film geht 110 Minuten. Ja. Yeah. Das ist eigentlich nicht lang. Nein. Aber es ist viel zu lang. Es ist ewig. Ja. Ja. Dann haben wir. Ah, super, hä? Ah, Weltklasse. Also, wir haben natürlich auch kurz jetzt geredet über die Filme. Nächstes Mal gibt es noch viel mehr. Buried mit dem Ryan Reynolds im Sarg. Due Date mit Robert Downey Jr. und dem Hangover-Bart Leo Freise. The Kids Are Alright mit der Julianne Moore und der Annette Bening im Bett. Unstoppable mit dem Dental Washington Chris Pine auf dem Zug. Und Somewhere mit der Sofia Coppola hinter der Kamera und... Stephen Dorff vorne dran. Bis nächstes Mal, gute Nacht und tschüss. Jetzt gibt's Bonfried.